In Theresienstadt sind deutsche Truppen heute Morgen um 6 Uhr einmarschiert. Die Übergabe der Festung vollzog sich in der Kommandantur in aller Form. Der Kommandeur der deutschen Truppen überließ dem Festungskommandanten Oberst Navrakil und seinen Offizieren die Waffe. Um 9 Uhr wurde dann das Waffenmaterial der Festung übergeben und die nachrückende Polizei übernahm Stadt und Festung in ihre Obhut. Die Truppe marschierte dann weiter.